Extra Tobi. Extra Tobi, der Podcast. Politisch, parteilich, nicht neutral, aber ehrlich. Endlich hatte ich mal wieder Zeit, einen Extra-Tobi-Podcast zu machen, da ich ja im Krähennest doch sehr gefangen bin mit der Arbeit. Und da habe ich mich doch dazu entschieden, heute Abend mit dem Düsenberg einen Kaminabend-Schwafelcast zu machen. Hallo Johannes. Hallo Tobi, ich grüße dich. Ja, und ich habe das deswegen dem Johannes vorgeschlagen, weil ich möchte ja dann auch einfach meine Meinung sagen dürfen und oder zumindest werde ich das im Krähennest in der Form nicht tun. Und was mich dazu bewogen hat, ist, dass der Bundesvorstand ja jetzt heiß diskutiert wird. Die Presse uns noch Töter schreibt. Ich dachte immer, tot wäre tot, aber wir sind ja noch Töter. Und Johannes, was meinst du, woher das alles kommt? Also, es ist natürlich schwierig zu spekulieren. Ich hatte da vor kurzem noch mit dem Bernd das Gespräch und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es doch eher von außen ist, wobei doch mehr oder weniger geschickt der Eindruck erweckt wird, es ist von innen. Und unsere offenen Strukturen sind da sehr, sehr anfällig. Ich meine, wir haben es jetzt gestern aktuell in Mainz gesehen. Da wurde in dem kleinen Piratenbüro dort eingebrochen. Zeitgleich sind an viele Piraten E-Mail-Adressen, die relativ öffentlich sind, also über die Presseadressen oder an mehr oder weniger exponierte Leute der Partei, unterirdische Drohbriefe geschickt worden. Das zeigt mir eigentlich, dass vieles auch von außen reinkommt. Leider Gottes, die Piraten dafür anfällig sind, aufgrund ihrer offenen Strukturen. Es ist kein großartiges Problem, irgendwelche Internas hinauszubekommen. Da muss man nicht Sherlock Holmes für sein. Und auf der anderen Seite sind wir da sehr, sehr anfällig dafür, dass wir dann Dinge sehr schnell, sehr hoch kochen, ohne vielleicht mal genauer hinzuschauen, hey, ist es vielleicht doch ein bisschen anders oder so. Was meinst du denn? Bufo-Neuwahl im Mai, ja oder nein? Ich wusste, dass diese Frage kommt. War klar. Also ich bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich natürlich, müsste die Situation ventiliert werden, weil was nützt uns das tollste Programm, wenn wir uns doch dauernd damit beschäftigen müssen, dass Personaldebatten das überlagern. Daher denke ich, wäre vielleicht eine Neuwahl gut. Und wenn, dann würde ich auch nur einen Rumpfvorstand von 5 Personen wählen, die uns durch den Wahlkampf führen. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Wir müssen natürlich uns auch noch ein bisschen programmatisch positionieren. Gerade eine eindeutige Richtungsvorgabe, was jetzt eine ständige Mitgliederversammlung oder Liquid Feedback oder egal wie so ein Ding jetzt heißen mag, ist für uns Piraten existenziell geworden. Das haben wir versprochen und bis heute noch nicht eingelöst. Also jetzt bist du hin und her gerissen, sagst so 50-50 zu den Dingen wie ständige Mitgliederversammlungen oder anderen Dingen, da komme ich gleich nochmal zu. Das heißt, du würdest jetzt nicht klar sagen, du möchtest eine Neuwahl des Vorstands? Ich positioniere mich ja auch gleich. Also ich habe mich in der Umfrage, da stehe ich auch zu, tatsächlich für Neuwahlen ausgesprochen, einfach aus dem folgenden Grunde. Ich dachte es ja, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir diese Situation nicht lösen und ventilieren, das unterschwellig dauernd weitergeht. Ich bin auch mittlerweile nicht mehr so weit, ist ja der schuld oder der ist schuld. Ich bin jemand, der sagt, okay, es gibt Personen im Bundesvorstand, da komme ich mit klar. Das ist für mich eine Bank, auf die kann ich mich verlassen. Da weiß ich nicht, auf was ich mich mit neuen Kandidaten. Dann ist die Frage der neuen Kandidaten ja auch noch sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite gibt es durchaus Personen im Bundesvorstand, die meiner Meinung nach, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, da nichts verloren haben. Ja, und ich glaube, das sollten wir auch lassen, heute Abend hier Namen zu nennen. Das finde ich ganz gut, dass wir es nicht tun, denn ich sehe das ähnlich wie du. Ich sehe das aber auch so, oder ich habe es beobachtet, da muss man auch kein großer Pressekenner sein, wenn man das sich von außen anschaut. Dann hatten wir eine ruhige Phase im Bundesvorstand, die nach außen zumindest suggeriert hat, dass Einigkeit herrscht. Wir haben ja beide, du hast es moderiert, ich habe die Tonaufnahme fürs Krähennest gemacht, als die große Bufo-Aussprache in Bochum in der, wie hieß die Halle noch? Jahrhunderthaus, genau. Ihr erinnert euch alle, das war die Sache mit dem Hausmeister, der uns da rausschmeißen wollte. Da war uns allen klar, das ist so ein bisschen Show-Element gewesen und wir hatten Schwierigkeiten, das zu glauben. Ich habe es ja auch nicht geglaubt. Ich habe den Johannes, zu dem ich ja engen Kontakt habe, habe ich aber nicht gefragt, ob das echt ist oder nicht. Ich habe es einfach so hingenommen und habe mir gedacht, für mich persönlich ist es doch total egal, was der Vorstand eigentlich macht, weil wir machen eh unsere Arbeit und unseren Teil für den Wahlkampf oder was halt gerade anliegt. Aber für die Außenwelt ist der Bundesvorstand ja unglaublich wichtig. Und als dann Ruhe war und nicht gestritten wurde, da las ich dann irgendwann in der Presse, vor 3 Monaten, als der Streit eskalierte, bla bla, Fasel. Und das ist genau der Punkt, dass ich glaube, dass uns das bis zum Wahlkampf und durch den Wahlkampf verfolgt. Die Presse ist 1-0-Politik nach wie vor eingestellt und die werden uns nicht in Ruhe lassen. Es wird immer wieder heißen, dass wir einen total zerstrittenen Bundesvorstand haben. Und das kriegen wir meiner Meinung nach nicht mehr geheilt, weswegen ich mich auch für Neuwahlen ausspreche. Naja, also ich habe auch im Vorfeld mich ja da versucht einzubringen, um die Situation zu lösen. Das war ja schon im letzten Jahr, so um Halloween herum. Dann habe ich das mit in Bochum gemacht, diese Bufo-Aussprache. Ich meine, ich kann nicht mehr tun, als die Leute da hinsetzen und dann zur Basis sagen, da sind sie, befragt sie. Ich kann den Leuten keinen Vorwurf machen, dass sie da den Weg des geringsten Widerstands gegangen sind. Auf der anderen Seite, natürlich ist da viel zu tun. Es ist mir nur halt aufgefallen, dass spezielle Leute aus dem Bundesvorstand, die da auch eine gewisse Rolle spielen, die Unruhe, Arbeitsabläufe, Reibungsverluste angeht, nie dabei sind, es dann irgendwie, ja, die sind nie da, wenn es um diese Dinge geht oder wenn es darum geht, Kante zu zeigen, und dafür fehlt mir mittlerweile absolut das Verständnis. Du sagst ganz klar, ich meine, ich bin da auch in so einer Art Diskretionsfalle gefangen. Noch mehr jetzt, ich ja auch beauftragt wurde für Kultur und Medien. Ich hatte da im Vorfeld so meine Gedanken mit. Ich habe auch darüber nachgedacht, das eventuell nicht zu tun und vielleicht das jemand zu geben, der das vielleicht auch besser macht, auf jeden Fall. Aber auch um, ich sag mal, frei zu sein, ja, um mich nicht dieser Parteidisziplin unterwerfen zu müssen. Aber dann ist mir klar geworden, dass ich das schon längst tun muss, aufgrund meiner Nähe zum Bundesvorstand. Das ist keine Auszeichnung, das ist kein Verdienst, das ist eine ganz schwierige Kiste. Und dann ist mir aber klar geworden, auch bestätigt durch viele gute Leute, das kommt auch noch dazu, wenn das einer mit dem Network gut kann, und das mache ich ganz gut, das habe ich auch in meinem Blog, habe ich das auch beschrieben, wie ich das bis jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt gesagt, das mache ich ganz gut. Ich denke, dass ich es ganz gut hinkriege, Leute zu vernetzen, Synergien zu erzeugen, Inhalte zu erzeugen in dem Prozess oder aus dem Prozess heraus, der demokratischen Prozessen da unterliegt. Dann habe ich gesagt, okay, ich lasse das Thema, das ist mir wichtig, dafür brenne ich. Ich lasse es nicht aus, aufgrund solchen Überlegungen, das wäre letztendlich falsch. Und deswegen... Naja, meine Frage zieht einfach, oder sagen wir so rum, du hast gerade ausgeholt und hast eben gesagt, dass du schon ein wenig zur Diskretion verpflichtet seist, aber du möchtest das Thema nicht aussparen, hast ja auch jetzt auch erklärt, dass du dich schon dafür aussprichst. Und jetzt hast du auch gesagt, ganz verhalten, dass es gewisse Leute gibt, die bei solchen Veranstaltungen immer dabei sind und die immer fehlen. Das ist jetzt kein Geheimnis rauszufinden, wer da war und wer nicht. Also Swanhild war nicht da. Swanhild ist nicht das Problem im Bundesvorstand. Gut, dann müsste ich dich jetzt nach einzelnen Personen fragen. Da haben wir gerade gesagt, das wollen wir nicht, oder? Ich habe da keinen... Dann sprich. Also es ist mir aufgefallen, ich meine, es kann ja auch jetzt meine Wahrnehmung trüben, dass Sebastian Merz bei den Veranstaltungen, die ich mitbekommen habe, wo es um diese Themen ging, also sprich speziell jetzt Bochum oder die eine Vorstandssitzung jetzt vor kurzem, wo es auch um die Pressegeschichte mit Johannes ging Und aus so ein, zwei anderen Gelegenheiten war er nicht da. Er hat auch nicht wirklich Stellung bezogen, weil es um diese Frankfurter Kollegiumsgeschichte ging. Also jetzt mal so face-to-face, schreiben kommt man viel. Dann hat er jetzt vor kurzem auch einige Landeschefs doch verbrellt mit seiner Art und Weise, als es um die Line-Survey-Frage ging, was wollen wir überhaupt für Themenschwerpunkte haben. Er ist jemand, der da sehr, sehr scharf reagiert, aber es doch auch sehr gut versteht, keine Angriffsflächen zu bieten. Und er sitzt die Dinge gerne aus, er reflektiert das nicht immer unbedingt. Neigt dazu einer gewissen Sprachlosigkeit, und ich sage das jetzt so, jemand hat für mich normalerweise in einem Piratengremium nichts verloren, aber die Basis hat ihn vorher zum Bundesvorsitzenden gewählt, da fand ich ihn jetzt auch noch nicht so toll mit seinem Dritten da, und wurde dann in Neumünster nochmal gewählt als stellvertretender Vorsitzender. Daraus kann man eine gewisse Berechtigung ableiten, genauso wie Johannes das auch tut. Egal, wie man das jetzt für sich gewichtet oder einordnet. Und deswegen sage ich dazu jetzt auch nichts, oder habe da jetzt zu diesem Bashing nichts dazu beigetragen. Ich sehe es halt einfach nicht, und ich sehe halt auch durchaus die Problematik mit Johannes. Ich bin nicht gewillt zuzulassen, zu sagen, dass jetzt der Sündenbock alleine der Johannes sei. Und dann andere Mitglieder des Bundesvorstands, die würde ich mir doch viel mehr vorne wünschen. Also jemand wie Alios und Markus Barnhoff, ich würde mir viel mehr Alios wünschen im Bundesvorstand. Das habe ich neulich auch getwittert, da stehe ich auch zu, weil das ist für mich, der Markus ist für mich eher in meiner persönlichen Wahrnehmung Pirat als andere. Und jemand wie Bernd, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, das stimmt, den Bernd vertraue ich. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, er ist verlässlich, er steht zu seinem Wort, er ist loyal und er hat viele piratige Dinge fest im Blick. Obwohl ich mit ihm thematisch, auch speziell auf meinem ureigensten Gebiet der Medien- und Kulturkiste, da auch schon aneinander gerasselt sind. Also, weil ich war auch nicht erfreut, als er im Deutschlandradio da irgendwas von 8 Euro Medienabgabe reicht erzählt hat. Das ist nicht unsere Position, aber es ist in Ordnung. Ich kann damit leben, weil ich habe... Naja, ich habe schon mitbekommen, auch wenn wir beide nicht drüber gesprochen haben, dass du äußerst verärgert warst. Ich war verärgert, das habe ich auch ganz klar gesagt. Ich habe aber dann abends, hatte er ja dann seine Sprechstunde. Da habe ich ihn speziell darauf angesprochen, nicht um ihn jetzt zu bashen oder sonst was, sondern ihm einfach die Möglichkeit zu geben, sich dazu zu erklären von einem größeren Rahmen, damit ich nicht in die Situation komme, weil viel lief bei mir auf. So, ja, wie kann der Bernd das sagen und so weiter? Ich weiß es ja nicht. Also frage ich ihn, er hat eine Antwort gegeben und das ist sein Standpunkt, das kann ich respektieren. Das ist in Ordnung. Johannes, weißt du, was mich ganz massiv stört? Sowohl Bernd als auch Sebastian sind ganz groß da drin, Interviews zu geben, auf diese Interviews hinterher zu sagen, das habe ich ja so gar nicht gemeint oder gesagt. Das passiert ja bei fast jedem Interview. Und meine letzte Anfrage ging an Sebastian Nerz, an unseren Thiersalis, und der hat dann geantwortet mit, er hat in den nächsten 2 Wochen keine Zeit. Dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir es doch in 3, in 4 oder in 5 Wochen. Und darauf gab es dann keine Antwort mehr. Und das ist genau das, was mich dann auch besonders bei Bernd nervt, der auch schon, ich habe es nicht mitgezählt, Anfragen von mir bekommen hat. Ich frage schon gar nicht mehr, es ist vollkommen sinnlos zu fragen. Man bekommt ja nicht einmal eine Antwort. Und was mich daran ärgert ist, dass die Sprechstunde nicht aufgezeichnet wird mit der Argumentation, dass dann vielleicht Leute nicht sprechen, die sonst sprechen würden. Aber auf die Idee, das zum Beispiel mal teilaufgezeichnet zu machen, kommt man nicht. Dass das, was mit Teilhabe bei der Piratenpartei zu tun hat, dass ein Bundesvorsitzender eben greifbar ist und sich Leute das auch anhören können, die nicht an dem Montagabend Zeit haben, das wird bewusst ignoriert. Und ich verstehe es. Naja, eigentlich kann ich mir schon denken. Es ist ja auch unangenehm, wenn man aufgezeichnet wird und am Ende festgenagelt wird. Anders kann ich mir nicht erklären, wo die Beweggründe liegen, das nicht aufzuzeichnen. Und jetzt ist es eigentlich doof, weil du müsstest jetzt ja stellvertretend für Bernd sprechen. Das ist nicht ganz fair. Also ich sehe es auch so, dass es eher um die Verbindlichkeit geht, weil das habe ich auch schon gesagt. Bernd hat zum Beispiel irgendwann mal in seiner Sprechstunde gesagt, so, ja, ich glaube, ich strebe dich mal an, ich will mit meinem Sohn Fußball spielen und ich will... Hat er gesagt, da habe ich mal zugehört, ja. Ja, hat er gesagt und einen Tag später hat er das dann widersprochen, als er darauf angesprochen wurde. Da hätte man ihn tatsächlich mit Hilfe einer Aufnahme festnageln können, aber nochmal, ich respektiere das. Das sind Entscheidungen, die würde ich niemals kritisieren, weil sie ja dann doch in der, also ich habe sie ja gerade kritisiert, aber ich würde da jetzt nicht drauf rumreiten, weil es ist seine Entscheidung und dieses Respekt-Ding, und das hat er heute sehr schön auch auf Twitter gezeigt. Na, er hätte ja, Johannes, er hätte ja alternativ zumindest mal dem Krähennest ein Interview zu Fragen geben können, aber die einzige Chance ist, das in der Sprechstunde, die nicht aufgezeichnet wird, ist zu besprechen, und dann habe ich keine Lust mehr dazu. Also ich habe da resigniert. Also er hat euch jetzt kein Interview gewährt? Nein, warum? Nein. Nee, das weiß ich nicht. Wenn man nicht antwortet, findet man das ja nicht raus. Oha, okay. Also es gibt von Sebastian ein Interview auf dem BPT, ja. Aber ansonsten gibt's da nichts. Mit dem Alios durchaus. Johannes sowieso. Ach ja, und es gibt noch jemanden, der grundsätzlich keine Interviews geben mag. Das ist Swanhild. Ja gut, aber Swan, also bei Swanhild ist es so, dass sie sich um ihren Ressort bekümmert, bemüht, das macht sehr gut, also auch die Krise mit der DPA-Meldung, das hat die meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht, die gute Swanhild. Sie neigt aber im Bundesvorstand, sich eigentlich so ein bisschen rauszuhalten oder in die Ressorts zu delegieren. Das ist ein Entscheidungsgremium wie ein Vorstand, auch auf Landesebene ist es ähnlich, das korrumpiert den so ein bisschen, weil man muss auch als Person ein bestimmtes ausgleichendes Moment sein. Und was auch durchaus mit dem anderen Ressort, weil wenn wir jetzt hingehen und verschieben immer nur alle ins andere Ressort, dann laufen wir ein bisschen Gefahr, dass die Meinungsvielfalt verloren geht. Das hat man halt bei dieser Pressediskussion gesehen, auch dann bei den Beauftragungen. Es ist schwierig und ich kann nur noch mal sagen, ich verstehe es nicht. Ja, man wählt in Neumünster eine junge Dame wie die Julia. Das ist jetzt kein persönlicher Angriff, ganz im Gegenteil. Also das, was die Frau mitgemacht hat, das geht auch auf keine Kuh out. Aber man wählt eine junge Dame in einen Vorstand einer mittlerweile parlamentarisch vertretenen demokratischen Partei. Die hatte im Vorfeld in solchen Gremien nie mitgearbeitet, weder auf Kreis- noch auf Landesebene Erfahrungen sammeln können. Und sie ist mit einer bestimmten Agenda angetreten, das wussten alle. Und dann wird die da reingewählt und 3-4 Monate später, oh, die hat ja keine Ahnung und jetzt mit dem Buch und dann Riesenpalave. Das verstehe ich einfach nicht. Und jemand, der da in diesen Dingen sehr, sehr erfahren ist, wie Matthias Schrade, der auch polarisiert, aber der so ein fleißiges Parteisoldatchen ist, der schmeißt dann hin. Das sollte uns einfach zu denken geben. Also das hätte gegensätzlich ja gar nicht mehr sein können. Alter, erfahrener Gremiumshase, unerfahrener junger Mensch, beide werfen hin. Das ist so der Rechts- und Linksausschlag. Jemand wie Johannes, der auch keinerlei Ahnung hat gehabt bis dahin, was solche Arbeiten in diesen Gremien angeht, hat zum Beispiel nicht erkannt, das halte ich ihm auch vor, und das habe ich ihm auch schon persönlich gesagt, das würde ich Ihnen nicht sagen, dass das ist wie mit einer Band, ja. Wenn du eine Band hast mit 4 Leuten, gibt es bestimmte Dinge, die man nur innerhalb dieser Band besprechen kann. Du kannst mit keinem anderen darüber sprechen, aus den verschiedensten Gründen, aus Diskretionsgründen, Verständnisgründen, aus dem Point of View. Und das ist in einem Bundesvorstand nicht anders. Mir ist es im Landesvorstand, habe ich auch diese Erfahrung gemacht, gerade wenn es um Dinge gegen geschlossene Sitzungen, es geht um irgendeine Personalie, dann kannst du darüber, wenn es dich vor allem auch persönlich irgendwie betrifft und beschäftigt, nur mit jemandem aus dem Vorstand reden, mit sonst keinem. Und wenn du dieses Soziotop... Johannes, das hat jeder in der Piratenpartei, oder 99% haben das verstanden. Und 99% haben auch verstanden, dass es Vertraulichkeit geben muss. Aber das, was der Bundesvorstand vorlebt, ist für mich nicht Piratenpartei. Denn alles wird hinter verschlossenen Türen entschieden. Wirklich alles. Wir bekommen nur noch präsentiert, was los ist. Und dass wir Entscheidungsprozesse nachvollziehen können oder begleiten können, um zum Beispiel zwischenzeitlich sagen zu können, hör mal, mit dieser Entscheidung oder mit der Richtung bin ich nicht einverstanden. Die Chance habe ich als Mitglied bei diesem Vorstand nicht. Wir haben eine Swanhild, als es die Diskussion um den P-Shop, um den Piratenpartei-Online-Shop gab, da wurde gesagt, ja, das Gutachten, das wird nur zerredet, das können wir dem normalen Mitglied gar nicht zur Verfügung stellen. Da habe ich gedacht, in welcher Partei bist du denn hier gelandet? Und diese Intransparenz zieht sich ja komplett durch. Ich meine, wie war das? Die Kraft des Nichtwissens, oder wie hat Bernd das ausgedrückt? Das war so für mich dann die Rechtfertigung für, naja, es ist besser, wenn ihr alles nicht wisst, dann ist es auch gar nicht so schlimm. Also wirklich für mich eigentlich unfassbar. Und dazu kommt noch, dass dieser Vorstand, der gebündelt nicht transparent arbeitet, schlussendlich sich auch nicht versteht. Also das ist ja auch kein Fail einer einzelnen Person. Das ist offensichtlich, dass dieser Vorstand nicht zusammenpasst, und zwar extrem nicht zusammenpasst. Man kann ja bei so einer Wahl nicht davon ausgehen, dass sich immer alle ganz lieb haben, aber das ist schon sehr bezeichnend. Ja, man scheut die Konfrontation. Das ist auch so ein bisschen Sebastian Nerd-Style, weil der ist nicht so konfrontativ ausgelegt. Bernd ist da in letzter Zeit auch so ein bisschen dünnhäutig geworden. Es ist schwierig einzuschätzen. Also das Teamplay hat sich einfach nicht entwickelt und konstituiert. Der Vorstand war von vornherein, also ich sag das mal so, als ich da stand und habe dann da als PolGF kandidiert, und dann habe ich gesehen, wer Vorsitzender ist und die zwei Stellvertreter, dann habe ich schon das Gefühl gekriegt, das ist nicht das Team, in dem ich spielen will. Und als ich mir dann auch noch die Optionen für die anderen Positionen angeguckt habe, war mir das klar. Und deswegen, weil ich da auch nicht selber von mir überzeugt war, habe ich die anderen auch nicht überzeugt. Und bin dann wirklich froh drum. Also es ist so, ich habe ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, als ich dann nach Neumünster gefahren bin. Meine Frau hat geheult, weil die hatte wirklich Angst davor, dass sich unser Leben dann da wirklich schlagartigst ändert. Dann hatte sie ja im Vorfeld erlebt, wie ich da als Vorstand und auch als Bundesvorstandskandidat den unglaublichsten Pöbeleien ausgesetzt waren von einfach Leuten, tut mir leid, habe ich kein Verständnis für. Und das Problem ist, ich glaube mittlerweile, das ist so ein Hin und Her. Ja, also wenn wir die Vorstände wie Dreck behandeln, dann dürfen wir uns doch nicht darüber wundern, dass wir wie Dreck wahrgenommen werden. Ich sage das jetzt mal bewusst ganz so, ganz krass so. Und um jetzt mal eine Lanze zu brechen, ich glaube wirklich, dass alle Leute, die da angetreten sind und auch gewählt worden sind, das mit reiner Absicht und gutem Herzen getan haben. Und dass aber da eine Entwicklung eingesetzt hat, die sich dann gegenseitig immer mehr aufgeschaukelt hat, die dazu geführt hat, dass es jetzt breit empfunden wird, dass wir kopflos durch den Nebel rudern. Ja, das ist aber auch sowas, also egal ob Vorstand oder nicht, wir müssen uns alle mit Respekt behandeln, das wird aber eben nicht immer gelingen, weil sich nicht alle dran halten. Diese Appelle sind vollkommen überflüssig und bringen niemandem irgendwas. Jetzt können du und ich sagen, Leute, benehmt euch und behandelt die Leute mit Respekt und greift die Leute nicht an, bedroht sie schon gar nicht, kann man alles machen. So ein Appell ist aber eher was als Außenwirkung, eher für eine Außenwirkung sinnvoll, aber die Leute, die sowas machen, die werden wir damit ohnehin nicht erreichen. Also müssen wir uns viel mehr Gedanken machen, wie wir mit solchen Angriffen umgehen, weil die natürlich bei uns viel öffentlicher sind, als Appelle zu starten, dass man es nicht machen sollte. Wir müssen nicht drüber reden, dass es Dinge gibt, die du und ich nicht unterstützen, auch wenn ich kein Freund von einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern bin und die nicht gut finde. Deswegen darf ich sie ja trotzdem vernünftig behandeln und werde ich auch immer tun. Und das fängt schon bei den einfachsten Dingen an. Man beleidigt sie einfach nicht. So ist es. Das ist halt die Tonlage. Ich habe da gestern noch mit dem Korax hat sich darüber aufgeregt, dass ein Kreisvorsitzender, glaube ich, da sich sehr, sehr despektierlich über die Landesliste Berlin geäußert hat. Und er hat sich dann nicht verstehend, dass er sich eigentlich des gleichen Vokabulars bedient, sich darüber erzürnen. Und ich war nicht in der Lage, das rein schon aus persönlichen Fehlern, ihm zu vermitteln, dass wenn er sich das so verteilt und spreadet und das mit der gleichen Tonlage macht, dass wir da nicht rauskommen. Das ist eine Sprachgewaltspirale, die also Ping-Pong-mäßig sich aufschaukelt. Ich versuche das zu durchbrechen und versuche halt eben einfach die Dinge entweder manchmal auch hinzunehmen, obwohl das immer schwerer fällt. Und auf der anderen Seite versuche ich natürlich auch die Dinge sprachlich so zu reflektieren, dass ich klar mache, pass mal auf, wir können darüber reden, das ist mir auch wichtig, aber bitte mit einer gewissen mit einem gewissen Respekt in der Sprachwahl. Das habe ich vermisst da und deswegen habe ich diese Diskussion noch nicht weitergeführt. Es gibt Menschen in der Partei, die sollten sich einfach folgender Regel befleißigen. Und die Regel lautet, der Zweck heiligt niemals die Mittel. Wenn ich davon spreche, dass ich Menschen verbrennen möchte, ja, dann ist das auch nicht in Ordnung, wenn es gegen einen Nazi geht. Und das sind Dinge, die sind in unserer Partei bei manchen, die sich so demokratisch fühlen, aber schlichtweg nicht sind, wenn sie diese Regel nicht beherzigen. Na gut, die Quittung gab es ja jetzt, also auf der Landesaufstellungsversammlung. Ich habe nicht mal Namen genannt. Naja gut, also ich meine, es ist jemand ganz speziell verknüpft mit diesem Meme, das da so verbrennt den. Da wird auch gern mal jemand dann als Feindbild aufgebaut. Also ich meine, ich bin fest davon überzeugt, dass die sachliche Kritik, die sich dahinter verbirgt, durchaus gerechtfertigt ist. Ja, aber bestimmt. Aber man kann sich nie, aber wenn man sich dann der Methodik des Gegners in Anführungszeichen oder ne, ist ja der Gegner bedient, darf man sich nicht wundern, wenn man da nicht ernst genommen wird. Dann, wenn man dann nicht ernst genommen wird, zum einen, und vor allem, wenn man dann auch zu Recht angegriffen wird und gesagt wird, hör mal, das geht so nicht. Ja. Ich meine, es ist auch meine Meinung, dass viele Aufstellungsversammlungen sehr viel Nervosität ganz breit in die Piratenparteien Strukturen getragen hat. Also Sven Schumacher hat mir zwar mal gesagt, dass die Direktkandidaten irgendwie eine wichtige Grundlage sind für eine Wahl und auch bestimmt Prozentpunkte bringen, aber der Preis dafür, dass viele Landesverbände und auch dann auch Kreisverbände und so bis aufs Mark zerstritten sind wegen so einer blöden Aufstellungsversammlung, bin ich nach wie vor der Meinung, wir hätten das sein lassen sollen. Wir hätten die Landeslisten aufstellen sollen und gut ist. Aber jede Aufstellungsversammlung hat böses Blut erzeugt. Jede nicht, aber viele. Du wolltest gerade sagen, nein, ich war in Wesel am Wochenende und es war eine Flausch-Aufstellungsversammlung, die ist super gelaufen. Unseres am Samstag und ich bin mir sicher, dass wir uns auch nicht streiten werden. Okay, Tobi, dann relativier ich das. Du hast ja recht. Was ich meine ist aber, dass eine schlimme Aufstellungsversammlung, die Ärger und Verdruss bringt, die ist in der Wahrnehmung viel breiter und störender als eine schöne. Das ist schade. Also Berlin war jetzt für mich jetzt schon so ein kleines Highlight, wo eine gewisse Aufbruchstimmung sich in mir breit gemacht hat. Also klasse. Das ist gut gemacht und Cornelia Otto ist jemand, wo ich von überzeugt bin, dass das da eine gute Sache ist und so. Ich kann auch sein, dass ich mich ganz furchtbar irre. Und die Überlegung ist jetzt, sind wir in einer Auflösungsphase oder sind wir eher in so einer Art Wachstumsstörungsphase oder Geburtsphase? Wir sind in keiner Auflösungsphase. Und selbst wenn wir nicht den Einzug in den Bundestag schaffen, dann sind wir noch lange nicht in der Auflösungsphase. Man darf einfach mal nicht vergessen, wir sind in 4 Parlamente eingezogen. Wir haben einen Riesenerfolg gehabt. Dass wir 13% zwischendurch hatten, war lächerlich. Das musste jedem klar sein. Es musste auch jedem klar sein, dass diese politische Nummer keine Einbahnstraße ist. Wer hat denn wirklich geglaubt, dass wir überhaupt in 4 Landtage einziehen? Und wer hat denn da noch geglaubt, dass wir das mal eben noch weitere 12 Mal hinlegen? Also ein bisschen realistisch darf man sein. Als damals die Berliner eingezogen sind, da habe ich vom Fernseher gestanden mit meiner Frau und da habe ich gesagt, mein Gott, werden wir gehypt, das tut uns nicht gut. Das habe ich nach dem ersten Parlament gesagt und da habe ich im Traum nicht dran gedacht, dass noch weitere 3 dann folgen. und dass sie jetzt kaputtgeschrieben werden und noch töter und töter sind, das macht mir für die Gesamtentwicklung der Partei nicht so viel Sorgen. Was mir Sorgen macht, ist, dass der Grund da gesucht wird, wo er nämlich nicht liegt. Nämlich wir bräuchten angeblich jetzt doch mehr Top-Down und wir müssen andere Strukturen schaffen, wir müssen uns den Etablierten angleichen. Weil da sage ich nämlich, wenn wir das tun, werden wir vollkommen überflüssig, denn die Piratenpartei als 37. Partei, die braucht kein Mensch. Richtig. Und ich denke auch, das setzt sich jetzt auch wieder so langsam auch wieder durch und das regelt sich gerade. Also ich denke, um nochmal auf diese WUFO-Kiste zu kommen, wenn wir das mit dem WUFO jetzt irgendwie souverän gemanagt bekommen. Ja, irgendwie heißt Neuwahl für mich. Ja, das lassen wir mal. Es kann ja auch sein, dass der eine oder andere sagt, okay, pass mal auf, ich sehe, für mich ist hier irgendwie Ende der Fahnenstange. Ich nehme das zu Herzen und spiele. Das kann ja auch passieren. Also, weiß ich nicht. Ich habe Johannes gebeten, nicht zurückzutreten. Also nicht, dass ich dann der ausschlaggebende Punkt gewesen wäre. Wir haben mal drüber gesprochen. Und ich habe ihn deshalb darum gebeten, nicht auszutreten, weil ich die Sorge hatte, dass das Signal dann nicht ankommt, dass dann einfach so weitergemacht wird, das vermeintliche Problem dann gelöst ist. Und das Problem ist nicht gelöst, weil Johannes zurücktritt. Das mögen einige Piraten anders sehen als ich. Auch ich stecke nicht drin, aber die meisten anderen Piraten auch nicht. Das meiste, was gelaufen ist, läuft auf internen Listen. Und das können wir eh alle nicht nachvollziehen, deswegen ist eine Meinungsbildung sehr schwierig. Aber ich bin sehr froh, dass er da geblieben ist und ich glaube, Johannes ist da auch sehr glaubwürdig, denn er ist derjenige, der ganz klar gesagt hat, er tritt nicht wieder an. Also da kann man ihm keine Taktik unterstellen. Nee, auf gar keinen Fall. Also er hat ja auch seine Entscheidung auch immer ganz nachvollziehbar dargestellt, das muss man auch sagen. Jetzt im Zuge dieser Umfrage, da hätte man noch ein bisschen souveräner reagieren können. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte der Hase gekriegt. Er hat auf Twitter sehr missverständlich reagiert. Ich hatte seine Tweets gar nicht gesehen. Wir haben uns aber an dem Tag, als das rausging, haben wir uns getroffen und er berichtete nur darüber. Und ich habe hinterher dann die Tweets gesehen und habe gedacht, Johannes, das, was du mir gesagt hast, ist nicht das, was bei Twitter rüberkam. Ja, eben. Und auch seine Gegeninitiative, die er da gestartet hat, die auch jetzt nicht so den umwerfenden Erfolg hatte, mit 120 Piraten oder 120 Response, war vielleicht auch ein bisschen eine Trotzreaktion oder so eine zu schnelle Reaktion. Aber ich habe dafür Verständnis, weil ich diese Situation auch aus meiner Sicht kenne. Wir müssen uns einfach mal vor Augen halten, wir sind alle keine Profis. Wir sind alles noch am Lernen und dann brauchen wir ein bisschen Geduld und auch vielleicht mal ein bisschen Gelassenheit, die Dinge zuzulassen. Das ist ja das, was ich immer erzähle. Aber es gibt auch durchaus Piraten, wo mir das fehlt. Also ich habe zum Beispiel auch diese wahltaktische Barcamp-Geschichte da in Leipzig. Das fand ich eher so ein bisschen von der Orga her ein bisschen dilettantisch. Ich fand auch das, was der Sebastian da erzählt hat, fand ich irgendwie auch ein bisschen weltfremd. Das ist ganz besonders aufgefallen, wenn dann Leute wie jetzt der Lauer auch und auch der Schrade Straßenwahlkampfverfahren gesprochen haben und eher, das waren zwei Welten, der Abriss in der Orga. Trotzdem sind da auch gute Inhalte und Gespräche passiert. Das passiert letztendlich immer. Nur das sind die Punkte, die kriegen wir dann nicht mit. Die fallen dann in der Wertung nicht so ins Gewicht, wie jetzt ich das jetzt auch tue. Weil ja, da war die Orga, hat gehakelt und die haben da auf Plastikstühlen gesessen und dann sah auch aus wie bei Hemdes unterm Sofa und wieso ist der zweite Raum nicht gestreamt worden und. Ja. Und also, da müssen wir halt. Ich wollte noch mal eben was dazu sagen, weil du gesagt hast, wir sind alle keine Profis. Zum einen das, aber in dem Politikgeschäft, wie es die Piratenpartei betreibt, nämlich mit ganz neuen Maßgaben, und die sind nach wie vor neu in der Politik, gibt es ja keinen Profi, weil die anderen könnten es nämlich auch nicht. Das wird immer wieder vergessen. Ja, das stimmt. Das habe ich auch mal einmal so schön gehört, so wir hätten kein Konzept zur Finanzkrise, aber die anderen haben ja offensichtlich auch keins, sonst hätten wir ja diese blöde Krise nicht. Ne? Ja, das ist eine ganz einfache Antwort, die man auf viele Fragen geben kann. Das war ja aber doch schon von einem halben Jahr, hieß es ja ständig, schon vom Dreivierteljahr zur Landtagswahl in NRW, hieß es ja auch immer, ja, also ihr habt ja keine Meinung dazu und ihr habt ja kein Konzept und wie wollt ihr denn das lösen? Wo ich dann auch gedacht habe, Mann, in 50 Jahren kriegen die Etablierten das nicht auf die Reihe und jetzt werden wir gefragt, die mit einigen guten Themen auftauchen, wie wir denn alle Probleme mal eben lösen sollten. Ich meine, das wäre zwar schön, wenn wir es könnten, aber wir können es nicht und das müssen wir auch nicht können, um gewählt zu werden. Also zumindest war es zu dem Zeitpunkt so. Ja, es ist natürlich auch so, dass der politische Mitbewerber schon schaut, was machen die denn da? Also ich habe heute noch ein PDF getwittert von den Grünen, die jetzt eine Transparenzinitiative verabschiedet haben. Fand ich deswegen lustig, weil es ist eigentlich nur eine Absichtserklärung, so nach dem Motto, ja, ich bin heute mal brav und klaue trotzdem die Apple beim Nachbarn im Garten. Ja, natürlich. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass etablierte Parteien nicht in der Lage sein werden, die Transparenz, die wir jetzt haben und mit der wir bei uns nicht mal zufrieden sind, überhaupt zu erreichen, weil die einfach viel zu viel Struktur dafür haben. Das können die nicht mal eben in 5 oder 10 Jahren abbauen. Und das will man auch gar nicht abbauen. Das ganze Verfahren, wie man bei uns auf einen Listenplatz gewählt wird, ist ja ein ganz, ganz anderes. Und die wollen doch gerne die alten Wege behalten, weil dann die verantwortlich sind, würden ihre Fälle schwimmen sehen. Die hätten nämlich auf einmal gar keine Chance mehr. So, genau so sieht es aus. Also von daher sind das alles Mitbestimmungsplacebos, die verteilt werden. Da gibt's ja auch in der FDP-Anwandlung mit einem Tool, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Ich bin mal in eine Mumble-Runde geraten, wo man sich das mit mehreren Leuten angeguckt hat. Ich war aber nur mobil unterwegs und konnte nicht mitschauen. Da hat man sich köstlich darüber amüsiert. Wobei ich gesagt habe, Leute, verachtet das nicht, was die FDP da macht. Denn die verteilen diese Mitbestimmungsplacebos und nur wer die Piratenpartei tief kennt und weiß, wo die Schwierigkeiten in der Transparenz, Bürgerbeteiligung und so weiter liegen. Nur wer genau weiß, wo wir noch nicht erfolgreich sind, der kann beurteilen, wie wenig erfolgreich unser derzeitiger politischer Wettbewerb ist. Aber der von außen schaut oder der auch vielleicht ein FDP-Parteimitglied ist und die Piratenpartei nicht kennt, der sagt doch, toll, jetzt kann ich mitbestimmen. Bis der verstanden hat, dass er das gar nicht kann, sind ja noch mal ein paar Wahlen um. Das ist richtig. Da werden wir also in Zukunft auch noch die ein oder andere Überraschung erleben. Da brauche ich auch keine Kristallkugel jetzt wirklich für. Die Frage ist aber dann für uns, wo positionieren wir uns? Und ich hatte so im letzten halben Jahr den Blick... Inwiefern? Den Blick nicht, was meinst du mit der Frage? Ja, guck mal, ich hatte im letzten halben Jahr den Eindruck, dass wir sehr stark... uns von Äußerlichkeiten, so wir haben kein Programm und dann wird Programm gekloppt und dann Themen statt Köpfe. Jeder Kopf, der so ein bisschen rausschaut, wird direkt rasiert. Das hat auch ein bisschen so eine Art unmenschliches Klima teilweise auch geführt. Und wir haben zu sehr danach geschielt, wo sind wir denn in diesem Parteienspektrum zu verorten und sind wir jetzt linksliberal oder liberal links oder neo oder keine Ahnung, alles Begriffe, die für mich, ich habe das auch so schön gesagt, so aufgesetztes akademisches Geschwafel, kann ich nichts mit anfangen. Für mich, da klöppel ich immer noch drauf rum, es sind die Piraten eine Plattform, ein Tool, eine Gemeinschaft von interessierten Menschen, die versuchen, Inhalte zu entwickeln, die zu transportieren und zu etablieren. Ja, und es interessiert mich echt ein Schiss, ob wir von wem wir wo verortet werden, solange es keine radikale Ecke ist. Also da würde ich mich da nicht wohlfühlen, egal ob es jetzt eine linksradikale oder eine rechtsradikale Ecke wäre. Und diese Diskussion ist so unnötig und hat uns so zerrissen. Und das also, ist dieses Oldschool-Piraten-Ding, so wie ich es auch in der Seabase erlebt habe und so vor Jahren, das ist ein bisschen verloren gegangen, diese ureigenste Piratenkultur. Und da spricht natürlich jetzt der Kulturpolitiker aus mir, weil ich werde versuchen, Veranstaltungen zu organisieren, die speziell darauf ausgelegt sind, diese ureigenste Piratenkultur vorzuzeigen, leben zu können, erleben zu können und das weil zu transportieren und zu bewahren. Weil das ist ganz, ganz wichtig, weil, guck mal, die Piraten kommen aus einer Horde schräger, komischer, seltsamer, originelle, durchgeknallter Menschen, die sehr lösungsorientiert arbeiten. Und das ist alles ein bisschen verloren gegangen. Dieses Soziotop wurde zersiedelt von Ideologien. Man hat plötzlich versucht, Richtungen zu bestimmen. Man hat versucht, das in eine bestimmte Richtung zu drängen. Und das kann nicht gut sein. Wir müssen dieses unberechenbare Faktor Piratenpartei ist das, was den Reiz ausmacht. Deswegen bin ich auch absolut gegen Koalitionen. Nur darüber nachzudenken, totaler Blödsinn. Weil wir sind für einen Regierungspartner absolut unberechenbar. Der muss sich ja fragen, so, na gut, dann stellen die dann mir doofes Feedback und dann ist unsere Mehrheit weg. Ja, genau so ist es. Thematisch überhaupt kein Problem. Können eine thematische Entscheidung sein. Ja. Entschuldigung. Genau, du baust, nein, alles gut. Wir haben ja keine Sendezeit, Johannes. Aber du baust nämlich gerade die Brücke von, also erstmal muss ich noch über das sprechen, was du gerade gesagt hast. Wir müssen unbedingt Programmatik haben. Also auf dieses Pferd bin ich auch volles Gedeck drauf gehüpft. Nach dem BBT habe ich dann nachgedacht und festgestellt, ist ja alles scheiße. Also was machen wir uns da vor? Und die Frage habe ich mir nicht nur alleine gestellt, sondern viele andere auch. Marina hat sie in ihrem Blog schön formuliert. Ich habe Programmatik gemacht. Ich habe versucht, 4 Anträge einzubringen und 2 Positionspapiere. Die wurden natürlich nicht behandelt. Heute weiß ich, ich habe dafür die falschen Fäden gezogen, nämlich gar keine. Ich kannte die Leute nicht, mit denen ich sprechen muss, damit mein programmatischer Punkt nach vorne kommt. Und damit war mir klar, so funktioniert's nicht mehr. Das ist auch nicht das, was wir in der Piratenpartei haben wollen. Und dann kommen wir nämlich zu dem, was du gerade auch schon mehrfach an verschiedenen Stellen angesprochen hast. Wenn wir den Bürger davon überzeugen wollen, dass wir Politik anders machen, brauchen wir nicht noch mehr Programmatik? Denn in Neumünster werden wir auch keine 300 Programmpunkte zusammenkriegen. Neumünster wird uns sicherlich ein Stückchen helfen, aber wir brauchen dann noch, nach dem jetzigen Verfahren, brauchen wir höchstens noch 50 Parteitage, dann hätten wir es. Die ständige Mitgliederversammlung, die bringt uns für dieses Jahr auch nicht weiter. Und der dezentrale Parteitag könnte technisch funktionieren, wird aber von so vielen Leuten kritisiert und zerredet, dass wir damit auch nicht mehr vor der Wahl erfolgreich sein können. Wenn die Piratenpartei es aber schaffen sollte, dem Bürger die und dem Piraten selber die Teilhabe zuzugestehen, von der wir immer gesprochen haben, nämlich wirkliche Mitbestimmung, dann gibt's nur eine Möglichkeit und das ist der Online-Assisted-Parteitag. Nämlich der Parteitag, der nur diskutiert, das zwar online, aber nicht abstimmt, der keine Grundsatzprogrammänderungen braucht, der auch parallel zur SMV existieren kann, der keine Konkurrenz ist und die einzige Chance ist, die wir haben, um tatsächlich dem Bürger zu sagen, wir sind die Bürgerbeteiligungspartei, wenn du mit etwas nicht zufrieden bist, kannst du zu den Piraten kommen, du musst für eine Mehrheit sorgen und du kannst dafür kämpfen, dass dein Programmpunkt auch wirklich ins Programm kommt, wenn er eine Mehrheit findet und nicht, wenn irgendwelche Leute dir wohlgesonnen sind und es mit auf die Tagesordnung setzen. Richtig. Ach. Und ich sehe gerade, Tralamiti hat mein Interview im Kompass jetzt veröffentlicht, eben gerade. Und das ist schon, ich glaube, auch schon ein paar Wochen her, wo ich ihm das gegeben habe. Da beschreibe ich nämlich genau das, wenn du nicht genau weißt, warum auch immer, wo du welches Schräubchen drehst, um deine Inhalte zu transportieren und das auch mit so einer gewissen Frechheit machst. Ich habe zum Beispiel in Bochum an allen Ecken und Kanten propagiert, also auch schon im Anbetracht der AG-Kulturpolitik, die Piraten sind eine Kulturpartei. Und ich habe echt damit gerechnet, dass so die FUV-Nerds und die Techno-Nerds und so, dass die Gruppe 42, wie auch immer, dass die Leute kommen und mir da wild widersprechen. Und nein, ich bin damit durchgekommen, ich bin davon überzeugt, sonst würde ich das nicht so stark propagieren. Aber es gab da keine wirkliche Widerrede, sondern so, ja, klar, natürlich sind die Piraten auch irgendwo eine Kulturpartei. Das ist ein ganz ureigenes Thema, weil es ist ja auch der Sumpf, wo es rausgewachsen ist. Und da muss man halt einfach mit seiner Thematik, ja, das ist halt Politik machen. Ich muss Menschen überzeugen, ich muss Mehrheiten generieren, ich muss mich in Diskussionen stellen, ich muss vielleicht auch mal abspecken oder auch mal draufpacken. Das ist der politische Prozess. den ich bei vielen Piraten vermittle. Die verstehen einfach nichts, sie haben eine tolle Idee, sie arbeiten die vielleicht noch toll aus, suchen sich auch noch zwei oder drei Mitstreiter, dann reichen sie den Antrag ein und dann sitzen sie da auf dem Parteitag, bibbern, dass das Ding drankommt und wenn es drankommt, zittern sie sich noch eine Rede ab und dann bibbern sie, dass es angenommen wird. Aber sich im Vorfeld um Mehrheiten zu kümmern, über die Stammtische zu ziehen, über die Kreise zu gehen, weiß der Geier, auf die Idee kommen die nicht. Und das haben wir in Hessen, hat das der Boris, hat das ganz toll gemacht. Die haben ihr Kulturprogramm gemacht und viele Piraten waren jetzt nicht wirklich so daran interessiert, weil Kultur ist auch da auch nicht immer so, wird nicht als so wichtig erachtet wie jetzt Finanzpolitik oder so. Vielleicht ist das ja auch berechtigt, weiß ich nicht. Aber die haben dann ihr Kulturprogramm gemacht und haben sich sehr viel Mühe gegeben, das vorzustellen, den Leuten ein bisschen an die Hand zu geben, vertraut zu machen. Und es hat auch eine veritable Mehrheit auf der Landesversammlung bekommen, ist verabschiedet, ist im Programm. Das ist Politik, so funktioniert. Ach, das ist ja soweit auch vollkommen legitim, für seinen Programmpunkt zu werben. Kann ich aber natürlich auch nur begrenzt. Ich kann nicht durch ganz Deutschland touren für den Bundesparteitag. Deswegen ist natürlich der Online-Assisted-Parteitag meiner Meinung nach sowieso eine tolle Lösung, egal was am Ende kommt. Denn wenn wir die SMV jetzt beschließen in Neumarkt, können wir sie erst in einem Jahr, also beim nächsten Parteitag, praktisch einsetzen. Ja, Tobi, ich muss kurz jetzt unterbrechen, noch einen halben Schritt zurück. Du sagst, ich kann nicht durch ganz Deutschland reisen, das ist richtig. Du musst natürlich auch das Networking drauf kriegen und dich multiplizieren für diese Dinge. Das, und zwar gezielt multiplizieren. Johannes, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie man das machen könnte. Man könnte zum Beispiel mit dem Krähennest einen Podcast machen. Nochmal, wir könnten mit Krähennest einen Podcast machen? Zu dem Wahlprogrammpunkt, den man nach vorne treiben möchte. Und dann könnte man zum Beispiel das hat ja was mit Vernetzen zu tun. Wenn ich nämlich genau das mache und diesen einen Kanal noch viele andere nutze, was viele, und da hast du recht, so überhaupt nicht getan haben, das ist sicherlich ein Weg, der unterstützt. Stammtische besuchen ist ein Weg, aber auch nur ein Teil. Was mache ich denn? Weißt du, ich kann mich, das ist doch, pass auf, das ist wie so eine Bakterienkultur, die setzt du im Labor an und dann wächst um den Keim, den man da gesetzt hat, wächst das. Das ist aber falsch. Ich gehe zum Beispiel hin und versuche mich breit zu vernetzen. Ja, ich kann hier viel erzählen, aber ich weiß, okay, wir sind jetzt zum Beispiel in Thüringen sind wir jetzt kulturtechnisch nicht super gut aufgestellt. Das heißt, ich versuche jetzt in Thüringen da irgendwas zu bewegen. In Berlin sind wir sehr, sehr stark vernetzt. Da versuche ich die Leute dazu zu bewegen, von sich aus so ein bisschen. Weißt du, das ist so ein Hin und Her. Und dass das Netzwerk, das muss nicht engmaschig sein, das muss aber deckend sein. Das ist der springende Punkt. So generiere ich dann halt eben auch Konsens. Das ist etwas, um nochmal auf die Bufo-Kiste zurückzukommen, das ist etwas, was Johannes in seinem Schwerpunkt nicht angegangen ist, weil er, ich weiß nicht, wo er seinen Schwerpunkt gesetzt hat, aber für meine Auffassung wäre das ein ganz wichtiger Schwerpunkt gewesen und das hat Fabi aus Berlin in seinem Blog ja auch geschrieben, der Fabian, hätte er den Schwerpunkt auf dieses Networking gelegt, nach innen herein, dann hätte er auch in der Partei ein Understanding, um dann nach außen hin da entsprechend zu wirken. Und so ist es umgekehrt gewesen und das musste schiefgehen, meiner Meinung nach. Das gab es zu viele Beispiele schon. Und das ist das, was ich, und da sehe ich auch tatsächlich eine Aufgabe bei den Kultur-IVCs hier, dieses Prinzip als piratische Kultur vorzuleben und auch weiterzutragen. Deswegen versuche ich ja auch interdisziplinäre Synergien zu erzeugen. Speziell jetzt bei der Medienabgabe ist es wichtig, dass wir zum Beispiel auch die Datenschützer rankriegen. Ja, oder die Haushaltsjungs oder Mädels. Das so muss man denken. Das habe ich auch in meinem Blog geschrieben. Ich bin nicht so der größte Programmatiker. Ich bin da auch eigentlich eher ein bisschen schreibfaul. Ich bin da auch nicht so der genialste Austüftler, aber ich bin jemand, der ein Gespür für Themen hat und der sich überlegt, wer könnte mir da wie weiterhelfen und der so solche Prozesse anstößt und am Leben hält. Das ist mein Job. So sehe ich das. Ich habe natürlich auch meine ureigensten Standpunkte, so legitim, die vertrete ich auch. Aber es ist nicht mein Job, jetzt zu sagen, so, ja, wir müssen jetzt hier und bla. So, nee, so, was hast du dazu zu sagen, was du? So, das ist mein Job. Oder auch zu sagen, so, pass mal auf das, was du mir jetzt erzählst, hat so ähnlich jemand aus einem ganz anderen Landesband erzählt. Vielleicht setzt ihr euch mal zusammen. So, damit da auch so diese soziale Kiste sich breiter aufstellt. Das ist wichtig. Johannes, was glaubst du denn, was der wesentliche nächste Schritt ist, damit wir erfolgreich sein können für die Bundestagswahl? Natürlich ist der Schritt, den ich jetzt gerade vollstrecke, der richtige. Nee. Deswegen frage ich dich ja danach. Also der nächste Schritt ist, ich kann einfach nur so an alle Leute ein bisschen appellieren, Leute, geht die Kiste einfach mal gelassener an. Lasst Dinge auch mal zu. Regt euch nicht über jeden Blödsinn auf. Wir müssen aus dieser Empörungskultur rauskommen. Schaut euch an, was euch wirklich wichtig ist. Erinnert ihr euch, warum ihr in die Piratenpartei eingetreten seid und knüpft da an. Sucht euch Gleichgesinnte, ignoriert Störfelder. Also ich bin ja jemand, der zu kreativen Störmomenten eine innige Beziehung hat, weil Störfelder können tatsächlich auch einen ganz kreativen Prozess auslösen. Das wäre jetzt aber schon wieder ein eigener Podcast, glaube ich. Aber lasst diese demokratischen Prozesse zu. Seid euch gewiss, ihr seid ein Teil von diesem. Auch wenn ihr mal in einer Abstimmung unterliegt, ihr seid trotzdem ein Teil Ergebnisses. Ja, in der einen oder anderen Wort. Das ist Demokratie und das müssen wir lernen. Nicht nur in der Piratenpartei, sondern das ist eine grundlegende Geschichte. Und wir haben diese Diskussion der demokratischen Moral von mir, also der Ethik ist vielleicht das bessere Wort, nie geführt. Ja, die ganzen Liquid-Diskussionen, das waren alle Stellvertreterkriege. Wir haben nie eine vertrauensbildende Diskussion geführt. Wir haben immer nur darüber geredet, wie kann man das System manipulieren und korrumpieren und manipulieren. Na, wir hätten auch mal über die vertrauensbildenden Maßnahmen sprechen können. Das ist der nächste Schritt. Das kann man ja jetzt machen. Ja, natürlich. Und auch Buffo-Wahl hin und her, das ist natürlich auch Symptom. Man muss sich einfach nur vorstellen, der Buffo ist letztendlich nur das Symptom für die eigentliche Situation. Ja? Und das müssen wir halt einfach mal lernen und wir arbeiten uns an den Symptomen ab. Und die wahren Feinde, ja, Leute, die in Mainz die Tür eintreten vom Piratenbüro und die Idioten, die da unterirdischste E-Mail schicken. Das ist der politische Gegner, obwohl ich solche Frontenwörter nicht mag, aber da müssen wir ran. Und mein Feind ist nicht der Buffo. Ich bin hier so ganz aufgeregt, habe gestikuliert. Mein Feind ist nicht der Buffo oder der Landes- oder der Kreisvorsitzende, der mal Bullshit redet. Es ist wieder einer zurückgetreten, habe ich gerade gelesen. Leute, Kirche im Dorf lassen. Ich sage immer so schön, die Kunst ist es, die Sau durchs Dorf zu treiben und die Kirche drin zu lassen. So, das war's. Ja, du hast ja vollkommen recht, da haben wir direkt dann den Podcast so zum Ende hin noch mit einem Appell von Johannes oder Düsenberg zu Ende geführt. Wir haben jetzt fast eine Stunde Podcast wieder hinter uns und das soll man in dem Podcast ja immer nicht sagen, aber wir haben gleich 9 Uhr und jetzt gleich habe ich Sitzung AGÖA, an der ich natürlich teilnehmen möchte. Und deswegen würde ich sagen, Johannes, ich danke dir und wir werden dann mal wieder einen Schwafelcast-Kaminabend machen zur aktuellen Lage der Piratennation. Sehr gerne, vielen Dank. Der Bruno ruft auch schon an mir. Ich will auch noch mal kurz beim Bernd vorbeihören und dann geht's ab zum Frauchen. Tobi, ich danke dir recht herzlich. Und grüß zumindest den Bruno von mir. Alles klar, Johannes, schönen Abend. Bis Ciao, dann, tschüss. Danke. Intro- und Outro-Musik Titan von Epic Soul Factory. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter www.extratobi.de.